Good morning and another good morning. Guten Morgen und noch einmal guten Morgen. Let's go and keep going in verse 8 in Philippians 4. Gehen wir weiter zu Vers 8 in Philippe 4. Keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real. Haltet eure Gedanken beständig auf das gerichtet, was echt und wahrhaftig ist. Ooh, that's a scary scripture. Das ist eine beängstigende Bibelstelle. Why is it a scary scripture? Warum ist es eine beängstigende Bibelstelle? Okay, are you ready? Okay, bist du bereit? Your life is a result of what your heart has believed. Dein Leben ist das Ergebnis dessen, was dein Herz geglaubt hat. Which has to do with what you thought in your heart. Was damit zu tun hat, was du in deinem Herzen gedacht hast. Okay. Okay. So today what's happened to you is not what the devil did to you or what God is going to do to you. It has to do with your own heart belief. Was dir heute passiert, hat also nichts damit zu tun, was der Teufel dir angetan hat oder was Gott dir antun wird. Es hat mit dem Glauben deines eigenen Herzens zu tun. So think about this. Also denk darüber nach. And heart belief, of course, starts with thoughts of the heart. Ein Herzensglaube beginnt natürlich mit den Gedanken des Herzens. So I'm going to teach you something that if you can comprehend it and apply it, it's going to change your life. Ich werde dich also etwas lehren, das dein Leben verändern wird, wenn du es verstehst und anwendest. Very, very simple. Es ist ganz einfach. Every single thought that you think, specifically that you continuously think and dwell upon. Jeder einzelne Gedanke, den du denkst, insbesondere der, den du ständig denkst und bei dem du verweilst, that is a seed that you've planted into your heart. Ist ein Samen, den du in dein Herz pflanzt. So having said that, das bringt uns zu folgender Erkenntnis. You are creating your own hell or your own heaven here on earth. Du schaffst dir also deine eigene Hölle oder deinen eigenen Himmel hier auf Erden. Think about this. Denke darüber nach. And the Bible is so practical and so clear in how to live life. Und die Bibel lehrt so praktisch und so klar, wie man das Leben führen sollte. Look, keep, that means to continually do something. Schau, halten, das heißt, etwas ständig zu tun. It says here, keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real. So if you have to keep doing it, that means it's a continuous thing. Hier steht, haltet eure Gedanken beständig auf das gerichtet, was echt und wahrhaftig ist. Wenn du es also immer wieder tun musst, bedeutet das, dass es eine fortwährende Sache ist. So what happens? Was passiert also? Somebody upsets me and hurts me and doesn't treat me nicely. Jemand ärgert mich, verletzt mich und behandelt mich nicht nett. So I'm keeping my mind fixed on what the other did to me. Also halte ich meine Gedanken auf das fixiert, was der andere mir angetan hat. Now by fixing my mind on that, indem ich mich darauf konzentriere, I'm going to create heart beliefs. Erschaffe ich den Glauben des Herzens. The heart beliefs will be, oh, I'm a victim, nobody loves me. Der Herzensglaube ist, oh, ich bin ein Opfer, niemand liebt mich. Oh, my life is always going to be difficult. Oh, mein Leben wird immer schwierig sein. Everybody will reject me. Jeder wird mich ablehnen. So, why do we keep our thoughts on things that are destructive? Warum denken wir also ständig an Dinge, die destruktiv sind? Doesn't even make sense. Das macht doch gar keinen Sinn. So the Bible is so clear to tell us to keep our mind, our thoughts on the right things. Die Bibel sagt uns also ganz klar, dass wir unsere Gedanken auf die richtigen Dinge richten sollen. So what would happen if we would really learn that we are responsible for every thought we think? Was würde also passieren, wenn du wirklich lernen würdest, dass du für jeden Gedanken, den du denkst, verantwortlich bist? What would happen if you would actually believe that what the Bible tells us here has to be done? Was würde passieren, wenn du wirklich glauben würdest, dass das, was die Bibel uns hier sagt, getan werden muss? What would happen if you would actually believe it has to be done because it's good for me, not because God wants to put another law on me? Was wäre, wenn wir wirklich glauben würden, dass es getan werden muss, weil es gut für mich ist und nicht, weil Gott mir ein weiteres Gesetz aufzwingen will? Nobody can force you to think anything. Niemand kann dich zwingen, etwas zu denken. There's no devil who has the power and nobody else in this world does. Kein Teufel hat die Kraft dazu und auch sonst niemand auf dieser Welt. You know, I've learned something. Ich habe etwas gelernt. There's a difference between a thought that comes to your heart and a thought that you choose to continue to think. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Gedanken, der in dein Herz kommt, und einem Gedanken, den du freiwillig weiterdenkst. Yeah, there are always negative thoughts coming to every human being. It's part of life. Ja, jeder Mensch hat immer negative Gedanken. Das ist Teil des Lebens. But I choose what I keep my thoughts now. Aber ich wähle, was ich in meinen Gedanken behalte. So when people hurt me, wenn mich also Menschen verletzen, in the beginning there are negative thoughts. Why did they do that? People are so mean. Habe ich anfangs negative Gedanken. Warum haben sie das getan? Die Leute sind so gemein. I didn't do anything wrong. Ich habe doch nichts falsch gemacht. That moment I make a very simple choice. In diesem Moment treffe ich eine ganz einfache Entscheidung. I'm going to simply choose different thoughts. Ich entscheide mich einfach für andere Gedanken. And I choose thoughts of love and thoughts of kindness. Und ich wähle Gedanken der Liebe und der Güte. You know, think about how many thoughts we think that are neither authentic nor real. They're lies. Denk mal darüber nach, wie viele Gedanken wir denken, die weder echt noch wahrhaftig sind, sondern lügen. Think how many thoughts you've believed about other people that are not even true. Überleg mal, wie viele Gedanken du über andere Menschen geglaubt hast, die gar nicht wahr sind. Somebody's telling something bad about somebody else and you start to believe that. Jemand erzählt etwas Schlechtes über jemand anderen und du fängst an, das zu glauben. Then what do we do? Und was machen wir dann? We suddenly begin to believe the thoughts that other people put and sown in our hearts. Wir fangen plötzlich an, die Gedanken zu glauben, die andere Menschen in unser Herz gelegt und gesät haben. And then, before we realize, we reap a harvest that we've planted in our own hearts with thoughts. Und bevor wir es merken, ernten wir die Ernte, die wir mit Gedanken in unser eigenes Herz gepflanzt haben. So look, he continues. Schau, so fährt er fort. He doesn't say occasionally think. He said, fix your thoughts. Er sagt nicht, denkt gelegentlich, sondern richtet eure Gedanken on all that's authentic and real. Auf das, was echt und wahrhaftig ist. There's nothing more real than who you are in Christ. Es gibt nichts Wahrhaftigeres als das, was du in Christus bist. There's nothing more real than the eternal truth. Es gibt nichts Wahrhaftigeres als die ewige Wahrheit. Bible says everything that you see is temporary, but everything you do not see is eternal. Die Bibel sagt, dass alles, was du siehst, vergänglich, aber alles, was du nicht siehst, ewig ist. So Jesus Christ in his incredible new covenant is authentic and real. Why didn't he fix your thoughts on that? Jesus Christus und sein unglaublicher neuer Bund sind also authentisch und real. Warum richtest du deine Gedanken nicht darauf aus? And then he continues to say what is honorable. Dann sagt er weiter, was ehrbar ist. Think how many dishonorable thoughts we fixed our minds on only to reap a terrible harvest. Überleg mal, wie viele unehrenhafte Gedanken wir uns machen, nur um dann eine schreckliche Ernte zu ernten. You know, I've done that so many times. Weißt du, mir ist es schon so oft passiert. When I see people do wrong things. Wenn ich sehe, dass Menschen etwas Falsches tun. And then the natural carnal man wants to think bad things. Will der natürliche, fleischliche Mensch schlechte Dinge denken. I stop myself. Dann halte ich inne. And I choose thoughts of love and honor and care. Und entscheide mich für Gedanken der Liebe, der Ehre und der Fürsorge. I choose to think about that person as a new creation in Jesus Christ. Ich entscheide mich, darüber nachzudenken, dass diese Person eine neue Schöpfung in Jesus Christus ist. And suddenly my heart changes. Und plötzlich verändert sich mein Herz. Listen, you don't have to worry what other people do to you. You have to worry about your own heart. Hör zu. Du musst dich nicht darum kümmern, was andere Menschen dir antun, sondern dich um dein eigenes Herz kümmern. If we would be as much concerned about changing our own hearts than we are about changing other people, our life would be so much better. Wenn wir uns so sehr darum kümmern würden, unser eigenes Herz zu verändern, wie wir andere Menschen verändern wollen, wäre unser Leben so viel besser. Think about that. Denk darüber nach. And then I'll see you tomorrow. Und dann sehe ich dich morgen.